WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, Freitagnacht, wir melden uns pünktlich zur Stelle, wie sich das gehört. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freitemennacht, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und schon geht es los mit dem ersten Anrufer, der heißt Robert. Und der Robert ist 43. Hallo Robert. Hallo Domian. Weswegen rufst du mich an? Na, ich habe heute oder gestern beziehungsweise erfahren, dass meine Frau mich betrogen hat. Mhm. Das war mein sogenannter Vatertag. Der ist nicht so gut ausgefallen. Ja. Wie hast du das erfahren? Per Zufall. Und zwar, ich habe meine Frau vor 2-3 Monaten eine Kamera geschenkt, wo man per SIM-Karte einfach Fotos sofort auf Facebook schicken kann, weil die sehr mag, Fotos zu machen. Ja. Und die Kamera lag einfach auf Regal und die hat geboomt. Und ich habe gedacht, mein Gott, was ist denn da los? Dann habe ich gedrückt und dann sehe ich auf einmal so Chat. Und da waren so, ich sag mal erstmal so jugendlich, habe ich gedacht, aber das habe ich festgestellt, da ist meine Frau mit jemandem am Chatten gewesen. Derjenige hat einfach geantwortet. Das konntest du sehen? Ja, das konnte ich sehen. Ja. Und ich habe die darauf, erstmal habe ich gedacht, ich mache da gar nichts, aber 10 Minuten später habe ich gedacht, nee, ich muss doch was machen. Habe ich sie darauf angesprochen, obwohl er tief in der Nacht war. Sie hast du angesprochen? Nee, ich habe ihr gesagt, ob da jetzt jemanden gibt in unserem Leben. Ja. Und die erstmal, die war tief im Schlaf. Und dann hat sie gesagt, erstmal, worum geht's? Dann habe ich gesagt, ja, hör mal, da ist Chat, ich sehe das eindeutig eigentlich, und da hat sie zugegeben. Wie ernst und wie nah ist die Sache denn? Derjenige, das war, ja, wie soll ich sagen, alles eigentlich, was da jetzt sich entwickelt hat, ist eigentlich durch meine Dummheit entstanden. Und zwar, ich habe meine Frau dazu ermutigt, sich ein bisschen weiterzuentwickeln, indem die nicht nur zu Hause sitzt, sondern ein bisschen in die Welt geht. Und hat die Sachen gemacht, wie zum Beispiel Ballett. In unserem Alter ist das nicht normal, aber die hat das immer gemacht. Ja, ungewöhnlich, ja. Ja, genau, ungewöhnlich. Und die hat das gemacht. Und ich habe gesagt, wieso machst du das nicht? Ja, und dann war Fotoshooting. Und dann, wie gesagt, auf dem Fotoshooting habe ich denjenigen kennengelernt. Und so ist das Ganze entstanden. Aha, das Ganze ist also real? Es ist nicht nur eine Chat-Geschichte? Nein. Wie lange kennst du diesen Mann schon? Ich kenne sie nicht. Ich habe den nicht gesehen. Nein, wie lange kennt sie diesen Mann schon? Also sie, Entschuldigung. Ich sag mal so 3-4 Monate höchstens. Und wie nah ist das? Weißt du das? Also sie hat zugegeben, dass sie schon mal sexuellen Kontakt gehabt haben. Ah ja, gut, dann ist die Sache ganz, ganz eindeutig. Ganz klar, ja. Wie lange seid ihr verheiratet? Also wir sind jetzt verheiratet 19 Jahre. Habt ihr Kinder? Ja, 2. Nee. Wie alt sind die? 12 und 14. Ja. Wie ist die Ehe denn bisher verlaufen? Ja, ich würde sagen, normal. Nicht unbedingt was Außergewöhnliches, aber normal und harmonisch. Aber eher, letzte Zeit, ja? Eher so in der letzten Zeit auch ein bisschen langweilig? Ja, aber ich will mich ja nicht rausreden. Aber ich sag mal, durch meine Berufs- und Auswege. Ist schon so, dass ich nicht mehr zu Hause war. Es war schon öfter so. Ja, was machst du beruflich? Ich bin Schlosser einfach und ich bin öfter schon unterwegs. Okay, aber du bist jetzt kein LKW-Fahrer, der wochenlang unterwegs ist. Nein, das nicht. Was hat sie dir denn gesagt, warum sie sich auf diese Beziehung eingelassen hat? Das Glück plausibel, was sie gesagt hat. Und zwar, die hat sich nach einer Nähe, gesucht. Und die findet sie bei dir nicht? Die hat das nicht bei mir gefunden, ja. Und wie kommt das, dass sie das nicht bei dir findet? Weil ich mir die Zeit nicht dazu genommen habe. Ist das alleine ein Zeitproblem? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, nein. die Zeit spielt sicher eine Rolle, aber allein ist es kein Zeitproblem. Du bist ja nicht außer Landes, du bist nicht wochenlang unterwegs, du kommst jeden Abend nach Hause. Richtig. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du? 10. Gut, das ist schon eine ganze Menge, aber... 10 und das heißt, ich bin unterwegs in 12 Stunden. Arbeitest du am Wochenende auch? Ich arbeite mittags. Das heißt, ich fahre um 15 Uhr und ich bin um 2 Uhr nachts zurück. Ja. Am Samstag auch? Nein, Samstag, nein. Sonntag bin ich zu Hause. Hat sie sich denn jetzt in diesen neuen Typ wirklich verliebt? Die sagt, die möchte mit mir bleiben. Sie möchte bei dir bleiben, hat sie gesagt. Hat sie denn auch gesagt, dass sie mit dem dann Schluss macht? Nein, das hat sie nicht gesagt. Na, lustig. Sie möchte bei dir bleiben, aber sie will mit dem auch nicht Schluss machen. Hat sie nicht gesagt, nein, das stimmt. Rufst du eigentlich jetzt von zu Hause aus an? Oder? Ja. Das heißt, sie ist jetzt auch zu Hause? Die schläft, ja. Weißt du, hast du eine Ahnung, wann das passiert ist, wenn sie mit dem anderen zusammen war? Als ich unterwegs war, und das heißt, als ich auf Baustelle war, auf Montage. Das ist eigentlich eindeutig. Ja. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn so etwas vorgefallen ist, ihr habt zwei Kinder, ihr habt eine lange Beziehung, ihr habt eine Ehe, wie geht das weiter? Was macht man jetzt? Genau, das war meine Frage. Das ist die Frage, genau. Da ist die Frau, die fühlt sich vernachlässigt von dir, du sagst zu Recht auch, weil die Zeit irgendwie fehlt. Was sind deine Empfindungen für deine Frau? Erstmal, ehrlich gesagt, als ich erfahren habe, bin ich kurz vor Ausrasten gewesen. Aber ich bin auch ein impulsiver Typ, ehrlich gesagt. Aber ich habe mich, wie gesagt, ich habe das irgendwie so empfunden, als wäre das so, ja okay, ein Fehler und man sollte weiter was machen. Die Frage war gewesen, was du empfindest für deine Frau. Ich liebe sie. Immer noch. Ja. Wenn ich deine Frau fragen würde, was empfindest du für den Robert? Was glaubst du, was sie antworten würde? Die würde sofort sagen, die liebt mich. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Ja, ich weiß, aber trotzdem ist das nicht einfach. Nee, das ist schon mal ganz gut. Es könnte ja, hätte auch sein können, dass sie jetzt sagt, ich weiß es nicht. Sie hat mir sofort gesagt, die liebt mich und das, was da vorgefallen ist, ist Ausrutscher, ein Fehler. So. Und das nehme ich wirklich ernst. Also ich nehme das wirklich so als hundertprozentig, stehe ich hinterher. Okay, das heißt, wenn es wirklich daran liegt, dass ihr die Zuneigung und die Zuwendung fehlt und das letztendlich zu begründen ist mit der wenigen Zeit, dann kann man ja was verändern. Dann müsst ihr auch was verändern, sonst hast du sie verloren. Eigentlich habe ich sie schon verloren, oder nicht? Nein, solange sie klar sagt, sie liebt dich und du sagst, du liebst sie, glaube ich, dass da große Chancen sind, dass man das hinbiegen kann. Ihr müsst, wenn es auch nur einmal ist oder zweimal, zu einer Eheberatung gehen. Ihr müsst am Tisch sitzen mit einer neutralen Person und ihr müsst Zeit haben, gemeinsam mit der neutralen Person zu sprechen und Vereinbarungen zu treffen. Macht das. Riskiert das. Ihr habt nichts zu verlieren dabei. Okay. In der Regel ist das sehr schwierig für Partner, die lange zusammen sind, dieses dann alleine zu schaffen und hinzukriegen. Das kann man auch. Aber ich rate es dir dringend, Robert. Wenn sie das nicht will oder wenn du es nicht willst, dann musst du ihr ein Angebot machen. Dann, ich gehe davon aus, dass du ihr das verzeihst. Das ist nicht einfach. Ich bin aus Lande, wo christlich, also aus Polen. Ja. Und das ist, wie soll man sagen, das ist wirklich so eingeprägt. Ich auch verstehen. Ich wäre auch absolut sauer an deiner Stelle. Aber wenn du eine gewisse Schuld auch bei dir siehst, könnte man ja eine Vereinbarung treffen. Sie beendet sofort diese Beziehung. Du gehst ab sofort mehr auf sie ein und versuchst auch einfach mehr Zeit für sie und für die Familie zu haben. Da musst du irgendwelche Einschnitte machen in deinem Leben. Wie das geht, können wir jetzt hier nicht erörtern. So wäre der Deal. Sie lässt es sein, du gehst auf sie zu und das wäre ein Neuanfang. So könnt ihr es vielleicht selbst auch regeln, wenn ihr nicht zur Eheberatung wollt. Das klingt gut. Robert, wir geben dir jetzt mal noch eine Adresse von der Eheberatung in deiner Gegend an die Hand. Dann kannst du das ja überlegen und mit deiner Frau besprechen, ob ihr das wollt oder nicht. Aber dann hast du schon mal als Information zu Hause. Okay, danke. Okay, dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena, meine Psychologin, ruft dich gleich an und gibt dir die Sachen an die Hand. Oh, eine kurze noch Ansage. Bitte? Ihr seid super Team. Eine kurze Ansage, ihr seid super Team. Dankeschön, sehr nett von dir, Robert. Alles okay, Gute, du legst auf und so. Wir melden uns gleich. Okay, danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Und hier ist Gabi. Gabi ist 57 Jahre. Guten Morgen, Gabi. Guten Morgen, Jürgen. Gabi, was ist, ja. Was ist dein Thema? Ja, ihr hattet in den letzten Tagen zweimal einen Anrufer, der Schwulen sehr verachtet hat. Ich möchte bald sagen, Schwulenhasser waren das gewesen. Ja. Und ich habe dafür kein Verständnis. Und ich frage mich wirklich, ob diese Menschen überhaupt etwas im Leben erkannt haben und etwas gelernt haben. Wir haben hier auf dieser Erde ganz andere Probleme als Schwulen und Lesben. Und jetzt möchte ich mal meine Geschichte, meine Erfahrungen erzählen. Ja, sehr gerne. Ich hatte einen Sohn. Du hattest einen Sohn. Er war homosexuell. Er hat sich das Leben genommen. Mhm. Vor 5 Jahren. Hat er sich wegen seiner Homosexualität das Leben genommen? Das waren mehrere Gründe. Aber ein entscheidender Grund war das auch. Mhm. Mein Sohn ist aufgewachsen mit einem sehr narzisstisch geprägten Vater. Narzisstisch jetzt von der Persönlichkeit her, nicht von seiner politischen Ansicht. Mhm. Ich verstehe. Man konnte ihn nie erreichen. Es war alles ungenügend, schlecht, was man gemacht hat. Mhm. Mein Mann hat auch kein Hehl draus gemacht, zu sagen, Schwulen und Lesben müsste man an die Wand stellen. Mhm. Die sind alle krank, die müssten weg. Mhm. So ist mein Sohn aufgewachsen. Mhm. Und irgendwann stellt er fest, ich bin schwul. Das ist natürlich eine Herausforderung. Ich muss dich jetzt noch was fragen. Du hast gerade, meintest du, dass dein Partner ein narzisstisch veranlagter oder war es ein Nazi? Nein, es war kein Nazi. Kein Nazi. Nur nicht von keine rechtsradikale Ansicht, sondern nur von seiner Persönlichkeit her. Okay. Mhm. Und das war natürlich schwierig für ein Kind so aufzuwachsen. Wie hat denn dein Partner reagiert, als er dann mitbekommen hat, dass der Sohn schwul ist? Also, anfänglich, mein Sohn hat sich mal ihm anvertraut in einer Zeit, da war er 15, wo ich eine Woche lang nicht zu Hause war. Mhm. Und mein Mann war natürlich geschockt und hat zu ihm gesagt, versteif dich da mal auf nichts, das vergeht schon wieder. Mhm. Mhm. Aber mein Mann hat mit mir nicht drüber gesprochen. Mhm. Ein halbes Jahr später habe ich jetzt erst von meinem Sohn erfahren, weil ich es bemerkt habe und ihn direkt darauf angesprochen habe. Mhm. Ja. Aber dann hat er gemerkt, der Sohn, dass das nicht sich erledigt, sondern dass er genau so leben möchte. Ja. Wie hat der Vater dann im Laufe der kommenden Jahre dann reagiert? Und wie ist er mit dem Sohn? Und unter meinem Einfluss, das war harte Arbeit für mich, hat sich mein Mann, also ich möchte nicht sagen, damit arrangiert, sondern er hat echt versucht, nach seinen Möglichkeiten, das so anzunehmen. Und ist es auch die Lebenspartner, da waren 2 Lebenspartner meines Sohnes, die waren bei uns im Hause willkommen. Mhm. Und die durften auch also miteinander Zärtlichkeiten austauschen. Also ich muss jetzt sagen, wenn sich jetzt erwachsene Menschen, ist mir egal, ob die hetero, schwul oder lesbisch sind, wenn die sich ablecken und befummeln, sowas gehört ins Schlafzimmer. Mhm. Aber ein Küsschen, eine Umarmung, Händchen halten. Mhm. Das sind Zärtlichkeiten, die man in der Öffentlichkeit zeigen kann. Aber immerhin hat er das dann doch so hingenommen. Das ist doch ein Fortschritt gewesen. Ja, hat er. Mhm. Hat er. Mhm. Aber dadurch hatte ja auch mein Sohn wenig Selbstwertgefühl. Mhm. Und er hat sehr lange studiert und die letzten Prüfungen standen an. Mein Sohn war wirklich sehr, sehr intelligent. Und er hatte solche Prüfungsangst und hatte Angst, wieder zu versagen. Und wusste, das wird sein Vater nicht tolerieren, wenn er versagt. Also mein Mann hätte jetzt kein großes Theater gemacht. Er hätte ihn jetzt nicht angebrüllt. Er hätte ihn einfach minderwertig behandelt. Er hätte ihn spüren lassen, du bist ein Versager, du bist nichts wert, du kannst nicht. Weil er vielleicht grundsätzlich so auch über ihn dachte, obwohl er es nicht so ausgesprochen hat. Naja, so ziemlich über alle Menschen dachte er so. Eigentlich hat er nur sich selber akzeptiert. Hat dein Sohn sich dann vor den Prüfungen das Leben genommen? Ja. Wie hat er sich das Leben genommen? Er hat Tabletten genommen. Wer hat ihn gefunden? Ich. Du hast ihn gefunden. Wohnte er da? Wo wohnte er? Bei? Mein Sohn wohnte alleine, hatte schon eine Alleinewohnung. Sein Lebenspartner hatte auch alleine eine Wohnung in einem anderen Ort, so etwa 10 bis 20 Kilometer entfernt. Und die haben sich nur am Wochenende getroffen und in der Woche haben sie telefoniert. Und es war Wochenende und der Lebenspartner konnte meinen Sohn nicht erreichen. Und er hatte seinen Schlüssel von der Wohnung meines Sohnes auch vergessen in seiner Wohnung und kam dann zu mir und wusste, dass ich einen Schlüssel habe. Er wollte, dass wir dann reingehen. Und also wir kannten über Jahre die Problematik meines Sohnes und wir haben immer damit gerechnet, dass es irgendwann passieren könnte. Also seid ihr denn beide zusammen dahin gegangen? In die Wohnung? Wer beide? Mein Mann und ich? Nein, der Lebenspartner und du. Ja, aber also mein Mann war ja auch da und mein Mann hat gesagt, er kann nicht mitkommen. Hm. Er hat heute noch nicht geduscht. Hm. Das war seine Begründung. Und mein Mann wusste auch, wie ich gestrickt bin, dass ich den Lebenspartner schützen würde. Dass ich alleine in die Wohnung gehe. Und er hat mich alleine in die Wohnung gehen. Weil ihr schon ahntet, dass da was Schlimmes vorgefallen ist. Ja, er hat wieder den Schritt zur Seite gemacht. Als du dann in die Wohnung reinkamst, war dein Sohn schon verstorben? Ja, er war schon lange verstorben. Er lag dann... Also wirklich der Lebenspartner, ich brauchte gar nichts zu sagen. Der blieb draußen vor der Tür stehen. Der hat nur zu mir gesagt, Gabi, ich kann nicht. Und Gott, dann bin ich rein, habe ihn liegen sehen. Und du glaubst ja gar nicht, da kannst du sofort wissen, was los ist, aber wieso der Selbstschutz in einem funktioniert. Ich dachte, mein Sohn hatte manchmal so mit der Haut Probleme, Neurodermitis. Und er lag nur im T-Shirt und Unterhose da und ich dachte, Mensch, hat die Neurodermitis zugeschlagen. Das hat er dir nie gesagt. Aber es waren Totenflecken. Ja, das war dein erster Gedanke gewesen, mit der Neurodermitis. Ja. Du kommst rein, du siehst deinen toten Sohn, du kapierst, du realisierst, dass er tot ist. Obwohl du das mit der Neurodermitis gedacht hast. Was hast du dann gemacht? Ich hab versucht, ihn wiederzubeleben. Hab versucht, ihn umzudrehen, er lag auf dem Bauch. Hast du nicht den Lebenspartner reingerufen? Nein. Der stand da vor der Tür. Ja, ich wollte ihn ja immer noch schützen, aber mein Sohn war sehr schwer. Ja, schätzungsweise, der war groß und schwer, 130 Kilo bestimmt. Und ich bin sehr klein. Und als ich dann nicht geschafft habe, ihn umzudrehen, dann habe ich dann den Lebenspartner geholt. Wir haben es dann beide versucht. Und ich war also auf der Seite, wo das Gesicht meines Sohnes war und der Lebenspartner an der Rückenseite. Er hat mir dann geholfen, ihn zu drehen. Und da habe ich gesehen, dass das halbe Gesicht von ihm weg war. Und da war mir klar, es ist nichts mehr zu machen. Und habe dann zu dem Partner gesagt, wie meinst du, dass das halbe Gesicht war weg? Naja, mein Sohn ist gefallen. Mit seinen 130 Kilo völlig voll aufs Gesicht. So, er hatte einen Schädelbruch aufs Gesicht verletzt. Und durch diese Totenstarre war das Gesicht eingedrückt und so sah es halt aus, als ob es halb weg ist. Verstehe. Gabi, das tut mir sehr, sehr leid. Wenn man ein Kind verliert, das Kind vor allem geht, das sagen alle Betroffenen, ist das ein unfassbares Unglück. Kann man nicht. Und kann man gar nicht beschreiben. Das kann man nicht aushalten. Nein. Das kann man nicht aushalten. Und ich kann gut verstehen natürlich, dass du dich dann auch persönlich sehr gekränkt und verletzt fühlst, wenn jemand so auf Schwule eindrischt, wie das unsere beiden Anrufer gemacht haben in den letzten zwei Wochen. Das kann ich sehr gut verstehen. Liebe Gabi, ich möchte dir sehr gerne jetzt noch meine Psychologin anbieten. Ja. Denn das ist eine so schwere Zeit, in der du jetzt bist. Und man weiß nicht, wie und wann die endet. Das kann man gar nicht vorhersagen. Bist du mit deinem Partner noch zusammen? Nein. Wir sind inzwischen geschieden. Mhm. Und also nach fast 40 Jahren sind wir geschieden. Mhm. Und wir haben noch eine Tochter. Er hat unsere Tochter auf seine Seite gezogen und sie hat den Kontakt zu mir abgebrochen. Das kommt jetzt zu dem ganzen Schmerz und das, zu dem Unglück. Das kommt auch noch. Er hat mich abgesetzt. Wenn ich ihm unser Haus nicht schenke, dann wird er dafür sorgen, dass ich unsere Enkel nicht wiedersehe. Und das war für mich Motivation jetzt gerade nicht. Wie schlimm. Das tut mir alles wirklich sehr, sehr leid, ja. Gabi. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Magdalena angerufen und ihr beiden könnt in Ruhe im Hintergrund sprechen. Ja. Alles Gute von Herzen und vielen Dank für deinen Anruf. Dankeschön. Tschüss, Gabi. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, wir haben 1.21 Uhr und jetzt kommt die Domian-Postecke, die ab sofort Postbox heißen wird. Und in dieser Postecke geht es jetzt eben auch um diese Anrufer, von der Gabi gerade gesprochen hat. Es gab diese Woche einen Anrufer namens Sascha, der sich sehr, abschätzig, sage ich mal, über Homosexuelle geäußert hat. Und es gab entsprechend ein heftiges Gespräch hier in der Sendung zwischen mir und ihm. Und eine Woche davor hatte auch schon mal jemand angerufen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Rückmeldungen wir auf dieses Streitgespräch bekommen haben. Ganz schlimme Rückmeldungen, sodass ich es gar nicht fassen kann, dass es so etwas noch gibt und dass Menschen einem so etwas schreiben. Ich habe jetzt mal zwei rausgesucht. Aber natürlich auch viele positive Rückmeldungen. Das ist dann sehr erleichternd, dass es das auch gibt. Davon gibt es auch zwei. Also, fangen wir an mit Gerhard, der ausdrücklich nicht wünscht, dass ich seinen Nachnamen nenne, was ich natürlich eigentlich gerne tun würde, weil so viel Eier in der Hose sollte man dann auch haben, wenn man schon richtig austeilt, dass man dann auch mit seinem Namen dazu steht. Aber ich will es nicht machen, weil es gewünscht ist. Dieser Gerhard schreibt, hallo Jürgen. Wie du dich vor Wochen und auch am Dienstag in Bezug auf Homosexualität geäußert hast, veranlasst mich als Stammhörer, dich nie wieder sehen oder hören zu wollen. Bitte nimm einmal Folgendes zur Kenntnis. In der Evolution hat die Natur zwei Geschlechter hervorgebracht. Wozu? Um sich zu vermehren. Sonst gäbe es weder Tier noch Mensch. Die Männchen der Säugetiere haben daher einen Penis. Dieser ist aber nicht dazu gedacht, ihn einem Gleichgeschlechtlichen in den, er schreibt das A-Wort, in den A zu stecken. So etwas hältst du für normal. Unglaublich, widerlich. Ich hätte mich am liebsten übergeben. Du spielst dich wie ein Volksanwalt für Schwule auf. Ich halte es übrigens auch für normal, wenn heterosexuelle Männer das bei Frauen tun, lieber Gerhard, falls du davon noch nichts gehört haben solltest. Ralf schreibt, hallo Jürgen, allmählich reicht's nun aber wirklich. Im Putin-Land wärst du mit deiner schäbigen Schwulen- und Schwuchtelpropaganda schon längst nach Sibirien abkommandiert worden. Was leider in unseren dekadenten bundesdeutschen Landen nicht möglich ist. Ein Skandal ohnegleichen. Mir dreht sich schon wieder der Magen um. Mach dich mal auf eine super Schmerzensgeldklage gefasst, mein lieber warmer Bruder. Wem nichts mehr heilig ist und wer alle hehren Normen und Werte bösartig durch den Kakao zieht, der gehört aus dem Verkehr gezogen. Also dann einen schönen Gruß nach Sibirien, sendet dir Ralf. Weiter zu diesem Thema schreibt Volker, hallo Domian und Team. Es ist gut, dass es euch gibt und bitte weiter so. Lieber Domian, Dein Gespräch mit diesem Menschen, Sascha, hat mich sehr beeindruckt. Das war richtig groß. Ich habe an deinen Lippen geklebt und jedes Wort bejubelt. Die Homophobie in unserer Gesellschaft trifft mich nicht persönlich und mit Intoleranz kann ich umgehen. Wenn sich aber diese und andere sozialen Inkompetenzen mit Dummheit paaren, dann macht mir das große Sorgen. Sascha hat für sehr viele Menschen gesprochen und wenn ich mir vorstelle, wie ihm seine Kumpels jetzt auf die Schulter klopfen, weil er endlich mal auf den Tisch gehauen hat bei Domian, dann wird mir ganz schlecht. Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet. Max schreibt auch noch zu diesem Thema: Hi Domian, ich bin weder schwul noch bi, aber ich hätte dich nach dem Gespräch mit diesem Sascha am liebsten geküsst. Du hast in deinem Leben wahrscheinlich tausendmal solche oder ähnliche Gespräche geführt. Woher nimmst du nur die Kraft, so souverän zu reagieren? Dieser Typ war erzkonservativ und tritt mit seiner Meinung unser Grundgesetz und die Menschenrechte mit Füßen. Ich bin erst 20 Jahre alt und ich will, dass alle Leute ihr Glück im Leben finden. Wenn zwei Männer ihr Glück zusammenfinden oder zwei Frauen, so ist das für mich absolut gleichwertig zu der Konstellation Mann und Frau. Lass dich von solchen vernebelten Leuten bloß nicht unterkriegen. Für mich bist du mit deiner klaren Haltung ein absolutes Vorbild. So, jetzt noch was Lockeres zum Schluss in unserer Postbox. Es hat geschrieben Emilia. Emilia schreibt: Hey Domian, meine Freundin und ich, wir haben deine Show erst vor einem Jahr entdeckt. Super, so oft es geht, sind wir live dabei. Neulich hast du einem Hörer ein paar Fragen beantwortet. Wir hätten auch noch ein paar. Magst du sie beantworten? Aber natürlich, liebe Emilia, das mache ich sehr gerne. Also, erste Frage. Hattest du in deiner Show schon mal ein Blackout? Ja, ein einziges Mal vor ganz, ganz, ganz langer Zeit, da gab es diese Sendung vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre, da hatte ich mitten in einem Gespräch, mitten in einem Interview mit einem Anrufer, war weg. Ich hatte vergessen, mit wem ich spreche, über was wir redeten. Und dann habe ich geflunkert. Heute würde ich sagen, ich habe einen Blackout, liebe Leute. Wir müssen nochmal neu anfangen. Oder lieber Anrufer. Ich habe damals gesagt, die Leitung ist nicht so richtig gut. Wir rufen dich gleich nochmal an. Aber Gott sei Dank ist es erst einmal passiert. So, zweite Frage. Könntest du dir vorstellen, eine Beziehung mit einer wesentlich jüngeren Person zu haben? Ja, natürlich, aber nicht so sehr viel jünger. Also ein Teil jünger, absolut. Es kommt ja auch nicht so sehr auf die Jahre an, sondern so wie man eben auf welcher Ebene man miteinander auskommt. Aber ich könnte das nicht machen, was Ole van Beust macht, da mit dem 19-Jährigen rumlaufen. Das wäre nicht mein Ding. Aber wenn die beiden glücklich sind, sollen sie es machen. So, dann weitere Frage. Würdest du auch gerne einmal ins Weltall fliegen? Liebend gerne, ich wäre sofort dabei. Und die letzte Frage. Bist du in irgendeiner Form abergläubisch? Nein, eindeutig nein. Ende der Postbox. So, und jetzt machen wir weiter mit der offenen Themenrunde, wie immer am Freitag. Und ich freue mich jetzt begrüßen zu können die Simone. Die Simone ist 26. Guten Morgen, Simone. Hallo, Domian. Hallo, Simone. Über was reden wir beide? Ja, es geht auch um den Sascha, den ich letztes Mal gehört habe. Daraufhin hatte ich mich gemeldet. Ach je, das hat aber wirklich sehr viel aufgewirbelt. Ja, also ich sag mal so, ich bin eigentlich kein Mensch, der jetzt groß irgendwie was erzählt, aber ich habe gedacht, mal so als Gegenpart, weil ich bin mit einem jungen Mann zusammen, der transsexuelle Neigungen hat, im Moment als Transvestit lebt und wir auch sehr offen damit umgehen. Das heißt, er geht auch im Minirock und Corsage mit mir in die Disco und ich trage die Militärklamotten. Also du gehst dann quasi als Junge und er als Mädchen? Ja, so in etwa. So genau. In etwa. Stylst du dich denn auch wie ein Typ, dass man dich fast gar nicht als Frau mehr identifizieren kann? Ich sag mal so, ich bin von vornherein ein recht maskuliner Typ. Ja. Ich hab zwar, ich sag mal, obergeweihte C kann man nicht übersehen, aber manche Leute verstehen es trotzdem nicht. Und ich werde gerne als Mann oder zumindest, nein, sie ist keine Frau, sie ist ein Neutrum definiert. Aha. Und daher passt das ganz gut. Wie ist denn das für dich, dass dein Freund ja auch von der Norm abweicht und irgendwie Mädchen sein will? Ich sag mal so, also ich habe ihn damals in Frauenkleidern kennengelernt, habe mich mit ihm ein paar Stunden unterhalten, habe dann irgendwann mal gefragt, wie er heißt, nach ein paar Stunden Gespräch. Aber du hattest schon kapiert, dass das ein Mann ist? Ja, ja, das ja. hatte ich, das man sieht es schon, ja. Mhm. Und hab ihm dann, obwohl es absolut nicht meine Art ist, meine Telefonnummer einfach mal zugesteckt. Mhm. Hab gedacht, auf jeden Fall ist es ein offener, lustiger Mensch, mit dem man mal was machen kann. Mhm. Und da hat sich seltsamerweise, sag ich mal, sehr schnell was draus entwickelt. Mhm. Und Hast du denn, ich bin bi? Ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Hast du eine leichte Bi-Ader? Insofern kommt ja, dir das ja vielleicht... Ja, tatsächlich. Ja, dann kann ich das verstehen. Dann kommt einem das entgegen. Mhm. Wenn du eine ganz klar ausgerichtete Heterofrau wärst, wäre es vielleicht schwieriger. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Also es mag der ganzen Sache doch zuträglich sein. Ja. Und ja, wie gesagt, wir gehen damit ganz offen um. Ab und zu habe ich dann auch mal den Drall, dass ich sage, ich style mich wirklich auch als Frau mit Kleid und Stöckelschuh. Mhm. Dann haben wir die Verabredung, dass er als Mann geht. Mhm. Dass das halt immer ein ausgeglichen ist, sag ich mal. Das ist ja nur ein großer Unterschied, ob jemand transvestit ist und Spaß in der Verkleidung hat oder ob jemand transsexuell ist und wirklich das andere Geschlecht haben möchte. Er hat eine transsexuelle Neigung. Mhm. Er hatte auch ursprünglich mal vor, wirklich alles komplett von A bis Z mit Operationen und so weiter durchzuziehen. Ja. Ist aber momentan für sich zu dem Schluss gekommen, dass er, ich sag mal, als Transvestit momentan für sich so damit zurechtkommt. Mhm. Aber ich sag mal, ganz ist das Thema noch nicht vom Tisch. Und zu Hause lauft ihr beiden Mädels dann auch als beide Mädels rum, manchmal? Also, ich eher seltener als Mädel. Das kommt bei mir wirklich 3-4 Mal im Jahr vor. Mhm. Meistens eher so Springerstiefel und Militärklamotten. Aber nicht zu Hause, aber in der Wohnung. Ja, aber halt normale Klamotten, halt Schlabberhose, wie auch immer. Und er läuft auch schon gerne mal in Korsage und Minirock rum, einfach weil er das für sich, für sein Wohlbefinden braucht. Achso, also die rosa Hausschläppchen hat dann eher er an und nicht du. Ja, nur rosa ist nicht ganz seine Farbe, aber ansonsten ja. Wie ist das denn so im Umfeld, so näheres Umfeld, Familie, Nachbarn, Freunde, wie reagieren die auf das ungewöhnliche Pärchen? Seine Eltern sind da so ein bisschen, naja, sie haben das, ich sag mal, sie tolerieren es, aber akzeptieren es nicht wirklich. Mhm. Meine Mutter, also meinen Vater kenne ich leider nicht, aber meine Mutter, der habe ich das erzählt. Mhm. Und sie ist da ein sehr, sehr offener Mensch, die sagte dann nur ganz kackendreist so, ja, und Hosen waren früher auch mal Männermode. Und damit hatte sich das für sie erledigt. Ja, was doch schon mal sehr schön und beruhigend ist, nach dem, was ich jetzt gerade hier vorgelesen habe und was wir noch dutzendweise hier im Büro liegen haben, an üblen Beschimpfungen. Da kann einem wirklich Angst und Bange werden. Wenn du sowas, solche Reaktionen hörst, wie ist dir da zumute? Ja, deswegen habe ich mich auch gemeldet, einfach um zu zeigen, dass es Leute gibt, die man damit wunderbar zurechtkommen. Mhm. Und also wie gesagt, auch Schwule oder Lesben oder so habe ich absolut gar nichts gegen, egal in welcher Form. Wir sollen alle tun und lassen, was wir wollen, mich stört es nicht. Ja, mir ist es auch wirklich ein Rätsel, dass man nicht kapieren will, dass das Leben eben sehr facettenreich ist. Und somit ist auch die Sexualität sehr facettenreich und die Beziehungen unter den Menschen sind facettenreich. Und letztendlich ist doch nur ausschlaggebend die Liebe. Nur. Ja, das ist ganz wichtig. So. Was ich persönlich sehr lustig fand von einer Frau, die uns mal getroffen hat. Bei uns ist so ein kleines kleine Aktion, wenn wir rausgehen in die Disco oder so, weil wir sind beide Gothics. Uh-huh. Und das nächste. ja, er ist Cyber, ich eher Schwarzromantiker. Cyber sind die Leute mit den lustigen Gasmasken und den Schweißerbrillen. Ja. Die Leute, die es nicht kennen. Und Schwarzromantiker eigentlich nur die, die gerne als Satanisten verschrien sind, weil sie einfach nur in Schwarz rumlaufen. Ja. Und dann haben wir das gehabt, der als Frau geht, kriegt Halsband und Leine um. Mhm. In der Disco. Mhm. Und dann war ich tatsächlich einmal selber als Frau und er als Mann und hatte mich die ganze Zeit an der Kette, mhm. Standen wir an der Kasse und da sagte eine Frau so, geht's dir damit gut? Ich habe die ganze irritiert angeguckt und habe gesagt, ach ja, nächstes Mal, wenn wir hier sind, hat er das Röckchen an, dann kriegt er aber auch das Halsband. Ja, sehr gut gekonnt. Sie hat uns nicht für voll genommen, aber es ist mal ernst gewesen. Liebe Simone, das war ein kleiner Einblick in auch eine ungewöhnliche Konstellation von Beziehungen, die ihr da führt miteinander. Und es funktioniert? Ja, super. Und ihr seid ein glückliches Paar und so soll es auch noch lange bleiben. Danke, danke. Schöne Grüße an deinen Liebsten und alles Gute euch. Ja, ich hätte gerne noch ein Autogramm. Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an. Du legst bitte auf. Ja, alles klar. Danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Und wir machen gleich weiter mit Klaus. Klaus ist 62. Guten Morgen, Klaus. Guten Morgen. Hallo Klaus. Ich freue mich, dass du da bist. Danke. Ich bin sehr nervös, weil es ist sehr viel in der vergangenen Woche jetzt passiert. Ich habe versucht, am Mittwoch anzurufen. Mhm. Und also meine Frau ist ins Koma gefallen. Mhm. Aber da gibt es eine große Vorgeschichte. Sie ist lange schon erkrankt. Ja. Ja. Und seit 10 Jahren ist sie im Rollstuhl. Mhm. Und ich pflege sie. Ja. Was für eine Erkrankung hat sie? Sie hat, was ich lese es mal vor, weil das ist für mich alles ein bisschen. Sie hat die Brust wegbekommen. Mhm. Unterleibskrebs. Mhm. Hat Diabetes und hat mit dem Fuß sehr große Schwierigkeiten. Sie ist 1,68 groß und wiegt jetzt 140 Kilo. Hm. Wie weit ist der Krebs fortgeschritten? Der Krebs, der ist unter Kontrolle. Der ist unter Kontrolle. Da gibt es keine großen Schwierigkeiten mehr. Aber das Problem ist folgendes. Im Februar ist meine Frau fast ins Koma gefallen. Da habe ich die Hausärztin angerufen. Mhm. Und sie wollte nicht rauskommen. Ja. Und dann unsere Physiotherapeutin, die auch eine gute Freundin von uns ist. Was glaubst du, warum deine Frau da ins Koma gefallen ist? Ja, ich erkläre es jetzt. Sie hat keine Luft mehr bekommen, wegen dem Gewicht. Mhm. Und dann hat die Ärztin den Notarztwagen gerufen. Mhm. Der ist rausgekommen. Ja. Dann ist sie ins Krankenhaus gekommen. Mhm. War 9 Tage stationär in der Klinik. Da haben sie ihr Wasser entzogen aus der Lunge. Mhm. Da kamen etliche Liter raus. Mhm. Und dann haben sie sie wieder entlassen. Und jetzt kommt das, was ich sagen wollte. Ohne, dass sie die Lunge weder geröntgt oder noch etwas anderes gemacht haben. Das heißt, man hat das gar nicht richtig ordentlich behandelt und jetzt ist es wieder passiert. Ja, und jetzt kommt Folgendes. Am Anfang dieser Woche, vielmehr letzte Woche, bin ich in die Praxis gegangen, habe auf den Tresen geschlagen, habe gesagt, es geht nicht mehr. Meine Frau, die läuft immer wieder rot-blau an. Mhm. Weil sie keine Luft und läuft immer wieder ins Koma. Ja. In komatösen Zuständen. Ja, ja. War für jeden, die konnte den ganzen Tag schlafen, ganze Nacht schlafen. Klaus, ich mach mal einen Einschnitt, weil ich sehr daran interessiert bin, wie es deiner Frau jetzt geht. Sie liegt ja jetzt im Krankenhaus. Ja. Wie ist denn ihr ganz aktueller Zustand heute gewesen? Heute? Ich sage es dir. Sie ist in Koma gefallen am Mittwochabend. Dann haben sie ins künstliche Koma gesetzt. Und am Mittwochabend habe ich den Ärzten nochmal gesagt gehabt, Sie können machen und tun lassen, was sie wollen. Das liegt irgendwie an der Lunge. Mhm. Sie haben nicht reagiert am Mittwochabend. Mittwochnacht ist sie kollabiert. Mhm. Wie ist denn der Zustand heute? Der Zustand ist jetzt, dass meine Frau im Koma liegt. Vielmehr im künstlichen Koma. Und sie haben eine Leitung in die Lunge gesetzt, damit die Lunge aufgebläht wird. Wie ist denn heute Ihr Zustand, Klaus? Ich frage dich nochmal. Ja. Ist es stabil oder muss man sich sehr große Sorgen machen? Jetzt ist er einigermaßen stabil, aber man weiß nicht, ob es überhaupt funktioniert. Es ist nämlich Folgendes passiert. Die haben am Donnerstagmorgen die Lunge untersucht. Mhm. Und dann hat man festgestellt, dass der linke Lungenflügel um die Hälfte geschrumpft ist. Das heißt, da ist viel schiefgelaufen, heißt das im Klartext für einen Laien, wenn man das so jetzt sich anhört. Hast du denn den Eindruck, dass sie da, wo sie jetzt ist, dass sie da in guten Händen ist? Jetzt, nachdem ich und die Physiotherapeutin Palaver gemacht haben, Jetzt ja. Jetzt ist sie in guten Händen. Jetzt ist sie in guten Händen. Sie ist sehr, sehr schwer, übergewichtig, hast du gerade erzählt. Wie kommt das? Jetzt kommt aber das Problem. Ich habe denen gesagt, da es im Februar so schlimm gewesen ist und ich habe meine Frau wieder mit nach Hause genommen habe, ich kann sie beim nächsten Mal, wenn sie jetzt wieder einigermaßen auf den Beine kommen sollte, kann ich sie nicht mit nach Hause nehmen. Das geht nicht. Ich kriege sie ja gar nicht geregelt mehr. Das heißt, da muss man überlegen, dass sie dann in ein Pflegeheim kommt? Oder was denkst du da? Ja. Aber jetzt ist ja der erste Schritt erstmal, wir drücken die Daumen und haben die große Hoffnung, dass sie wieder stabil wird und dass sie aus dem Koma zurückkommt. Ja. Das ist das Wichtigste. Meine Frage war gerade gewesen, warum sie so stark übergewichtig ist. Das liegt daran, dass sie vor 10 Jahren in den Rollstuhl kam. Mhm. Sie konnte nicht mehr laufen und sie hat Diabetes, sie hat Polyneuropathie. Wie ist es denn mit der Ernährung? Ernährt sie sich auch entsprechend ihrer Erkrankung? Sie ernährt sich, sagen wir mal, einigermaßen normal, aber sie hat immer wieder Probleme mit dem Gewicht gehabt. Mhm. Sie war auch schon mal 2-3 Mal in Kur gewesen wegen dem Übergewicht. Weil sie ist Bulimie abhängig. Ach. Aber Moment, sie ist so schwer krank und ist Bulimikerin. Das heißt, sie hat Bulimie schon seit Kindheitstagen. Das heißt, sie isst sehr viel und erbricht das wieder. Ja. Ich wundere mich, das habe ich noch nie gehört, dass jemand so schwer krank ist und dann auch nebenher noch Bulimie erkrankt ist. Das belastet den Körper ja um ein Vielfaches. Das heißt, du hast dich ja um alles gekümmert, du hast dann auch viel eingekauft. Ich habe nicht viel eingekauft, meine Frau hat einen Rollstuhl gehabt. Ach, das hat sie selbst noch machen können? Ja. Hast du das denn mitbekommen? Weißt du, was mir jetzt aufgefallen ist? Ich bin ja 24 Stunden mit ihr zusammen. Mhm. Aber es gibt ja auch Stunden, wo sie mal ein bisschen allein sein will. Mhm. Jetzt, nachdem ich hier alles aufgeräumt habe, habe ich überall kleine Fächer gefunden von Süßigkeiten, dies und jenes. Achso. Und du bist sicher, dass sie diese Süßigkeiten dann auch wieder erbrochen hat? Nein, sie hat sie nicht erbrochen. Dadurch ist sie ja dick geworden. Ja, weil du Bulimie sagst. Bulimie heißt ja... Es gibt ja 2 Arten von Bulimie. Eine... die Erbrechung und die andere, die es in sich behält. Ja, das nennt man dann anders, aber ist ja egal. Ja, das heißt, sie hat es nicht erbrochen. Sie hat es alles Nein, so sie hat es in sich behalten. Ich verstehe. Sie war... Das ist natürlich schlimm, in den 90er Jahren war sie mal für 6 Monate in Gengenbach gewesen, in einer Spezialklinik. Mhm. Und dann nochmal 3 Jahre später auch nochmal für 3 Monate das, da. Das ist natürlich eine Katastrophe, wenn sie dann noch Diabetikerin ist. Ist das ja Gift für ihren Körper. Ja. So, jetzt und dann kommt noch die ganze Krebsgeschichte dazu. Natürlich, klar. So, jetzt ist das Erste, dass wir die Daumen drücken, Klaus, dass deine Frau wieder einigermaßen ins Leben zurückfindet. Ja. Aber ich habe auch noch ein Problem. Ja. Wie schaffe ich das alles noch? Genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Wir werden uns jetzt mal kundig machen im Hintergrund. Das heißt, meine Psychologin, die Magdalena, wie man dir etwas Hilfe an die Hand geben kann, wie man dich unterstützen kann, wer dich unterstützen könnte. Denn ich glaube, da kommt dann eine ganze Menge auf dich zu, was man vielleicht gar nicht alleine schaffen kann zu regeln und zu managen. Darf ich dir noch was sagen? Mhm. Ich bin seit 1982 3-mal an der Wirbelsäule operiert worden und muss jeden Tag 360 Milligramm Morphin einnehmen, jeden Tag. Das heißt, du bist auch ein kranker Mann und musst dich auch zudem noch um deinen Körper und deine Schmerzen kümmern. Ja, aber das ist mir egal. Mhm. Naja, aber egal. Ich will haben, dass meine Frau wieder gesund wird. Mhm. Aber Klaus, so wie das eben passiert ist. Jetzt bitte ich dich auf. Ich war geschockt. Das glaube ich. Das glaube ich vor allen Dingen, wenn da schon viele Sachen falsch gelaufen sind und man sich nicht richtig um sie gekümmert hat. Gut, dass du auf den Tisch gehauen hast. Und vielleicht war das jetzt die Rettung in letzter Sekunde. Ja, jetzt bitte ich hoffe dich, es. Ja, ich hoffe es auch für dich wirklich. Jetzt bitte man ich hat dich, mir gesagt, wenn sie jetzt von der Beatmung wegkommt, man weiß nicht, ob die Lunge wieder zusammenfällt. Und daher müssen wir die Daumen drücken, dass die Lunge nicht zusammenfällt. So, lieber Klaus, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich zurück und beraten dich dann, was du gegebenenfalls tun könntest und wer dir helfen kann. Okay? Danke, Dominik. Ich habe immer wieder in deine Sendung reingeschaut und ich bin wahnsinnig stolz auf dich. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir und natürlich deiner Frau von Herzen alles Gute und gute Besserung. Dankeschön. Du legst auf, wir melden uns gleich. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.45 Uhr. Ihr Lieben, nächste Woche ist ja auch wieder ein Thema angesagt, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und unser Thema nächste Woche heißt ganz schlichtweg Tiere. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zum Beispiel durch ein Tier schwer verletzt worden sind oder die durch ein Tier sogar jemanden verloren haben. Dann gerne mit Leuten, die extrem viele Tiere besitzen, in vielleicht sogar in sehr engen Verhältnissen, in der Wohnung oder in einem Zimmer vielleicht nur. Und natürlich auch sehr gerne mit Leuten, denen Tiere viel wichtiger sind als Menschen, die für ihr Tier alles tun. Aber wirklich alles nur Mögliche und Erdenkliche. Ihr könnt euch gerne zum Thema Tiere anmelden unter domian@wdr.de oder nächste Woche dann am Mittwoch vor der Sendung anrufen und während der Sendung. Thema nächste Woche, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, Tiere. Thema heute offen und herzlich willkommen, sage ich zu Sebastian, der ist 37. Sebastian, hallo. Servus, hallo. Folgendes, Domian, bei mir geht's um folgendes Thema. Es geht letztendlich nicht um mich, sondern es geht um einen guten Freund von mir. Ja. Und zwar geht's um Folgendes. Ich habe vor 10 Jahren mal in der Wohnung gewohnt und habe da einen lieben Nachbarn kennengelernt und habe da gesehen, okay, anfänglich war das alles in Ordnung, man hat ein gutes Verhältnis gehabt, aber letztendlich hat sich früher oder später rausgestellt, dass er ein bisschen depressiv ist, dass er ein bisschen viel trinkt und so weiter. Dieser Nachbar? Genau, mhm. Richtig. Ja. Und ich habe da 2 Jahre lang gewohnt in der Wohnung, bin dann ausgezogen, habe aber auch den Kontakt gehalten zu ihm. Und das heißt, da ist eine Freundschaft entstanden? Da ist schon eine Freundschaft entstanden, aber mehr oder minder, ich meine, ich bin 37 und er war eben etliche Jahre älter, also schon praktisch fast im Rentenalter. Ja. Und er hatte eben nicht so viele Freunde, beziehungsweise er hat mich als seinen einzigen Freund bezeichnet, zu dem er noch regelmäßig Kontakt hatte und den Kontakt, den ich zu ihm hatte, der war eben relativ begrenzt. Also von dem her kann man sagen, das war dann doch irgendwie relativ wenig Kontakt, aber trotzdem der einzige Kontakt für ihn. Okay. Jetzt gut. Bin ich gespannt, worauf du genau hinaus willst. Das Ding ist folgendes. Letztendlich ist er vor einer Woche verstorben. Man weiß nicht, woran das lag. Hattest du denn mit ihm noch Kontakt in den letzten Jahren? Ich hatte die ganzen letzten Jahre Kontakt zu ihm. Zwar nicht so sehr viel Kontakt wie vor 5 Jahren, aber trotzdem okay. Immer wieder. Was ist jetzt genau der Kern deines Anrufes? Das Ding ist einfach das. Viele Leute wussten, dass er Probleme hatte, mit vielen Dingen. Einerseits, dass er depressiv war, andererseits, dass er eben ein Alkoholproblem hatte, aber dass eben keiner an ihn rankam und es einem möglich war, ihm zu helfen. Ja, also man konnte an ihn rankommen und es war eben dieses klassische Ding von wegen, du kannst einem Depressiven sagen, ja, er soll sich Hilfe suchen, du kannst es ihm auch anbieten, es wird ausgeschlagen. Okay, Sebastian, musst du mir mal sagen, warum du konkret angerufen hast. Ich verstehe es noch nicht so recht. Der Mann, also ich fasse zusammen, den hast du vor 10 Jahren kennengelernt, der Mann war viel älter als du, war depressiv, war ein angeschlagener Mensch, du hast gar nicht mehr so viel Kontakt zu ihm gehabt, nur ist er gestorben. Was ist der konkrete Anlass deines Anrufes? Der konkrete Anlass ist eigentlich der, weil ich immer probiert habe, ihm zu helfen und ihm Angebote zu bringen, von wegen, ja, was er denn machen könnte und ihn auch begleiten wollte, beziehungsweise ihm gesagt hat, ja, okay, pass auf, da gibt's das Angebot, du könntest dahin gehen, du könntest dieses machen, du könntest jenes machen. Okay, du hast also ein schlechtes Gewissen, dass du nicht genug gemacht hast. Nee, habe ich gar nicht. Dann sag mir mal, um was es geht. Ich verstehe es noch nicht. Das Ding ist einfach das, so wie das System aufgebaut ist. Ja, du lachst, aber das ist eigentlich wirklich das Ding. So wie das System aufgebaut ist. Ich meine, wie erreichst du wirklich einen depressiven Menschen? Mhm. Ja. Mhm. Da kannst du Zigma anrufen, beziehungsweise er ruft dich an und klagt dann sein Leid. Dann sagst du, ja, okay, du kannst das machen, dann rufst du von mir aus den Sozialdienst an, dann rufst du von mir aus noch Krankenhäuser an, dann rufst du noch den Hausarzt an. Hast du denn für dich den Eindruck, dass du das getan hast, was du tun konntest? Das schon, aber trotzdem stellt sich für mich einfach die Frage, okay, wie kannst du so einem Menschen helfen? Ja, also das. Na gut, aber du warst ja auch nicht so nah, warst du auch gar nicht mehr an ihm dran. Wie oft habt ihr euch denn gesehen? Gesehen haben wir uns eigentlich relativ oft. Mhm. Also das hat sich gut die letzten 2-3 Jahre war das jetzt nicht so oft, weil es einfach dadurch ergeben hat, dass wir eben auch seine Zeiten hatten, wo er wirklich nicht erreichbar war und so weiter. Also da konntest du ihn anrufen, da ging dann gar nichts. An was ist er eigentlich gestorben? Gut, das ist eine Geschichte. Letztendlich war es ein Unfall mehr oder minder. Hausbrand. Bitte? Es war ein Hausbrand. Warum machst du es dir so schwer, das auszudrücken? Warum stotterst du so lange rum? Weil es einfach schwierig ist, weil ich letztendlich weiß, wie er gelebt hat und aber man kann doch sagen, der Mensch ist aufgrund eines Unglückes durch einen Brand ums Leben gekommen. Klar, das könnte man schon sagen, aber Sebastian, ich mache einen Vorschlag. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie nicht so gut miteinander irgendwie eine Ebene finden, uns verständlich zu machen. Vielleicht liegt es auch an dem Stress, für dich jetzt mitten hier vor einer großen Öffentlichkeit zu stehen. Ich ahne aber schon, dass da noch ein etwas Gewichtiges hintersteckt. Deswegen möchte ich dir den Vorschlag machen zur Entspannung, dass du kurz auflegst und wir rufen dich gleich nochmal an und melden uns bei dir nochmal. Okay? Wenn das dein Vorschlag ist, dann nehme ich ihn gern. Ja, das würde ich gerne vorschlagen. Und da schlage ich vor, Herr Sebastian. Also du legst auf und wir melden uns gleich. Alles klar. Tschüss, ciao. Okay, tschüss. Und hier ist Dani. Dani ist 36. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domi. Eine Frau. Hallöchen, ja. Eine Frau, die brummt. Brummt? Ja, ich brumm etwas. Nee, da ist irgendwas komisches in der Leitung. Ja, irgendwas stimmt mit der Leitung nicht. Ja, wir versuchen das mal. Ich glaube, das kann man nicht so lange machen. Das ist ein bisschen nervig. Ja, ich glaube, die Sendung geht auch nicht mehr ganz so lange. Ja, doch, eine Weile haben wir noch Zeit. Okay. Um was geht's denn? Domian, ich wollte dir einfach nur mal sagen, dass du einen ganz klasse Job machst. Ah, wie nett. Wie lange machst du das eigentlich schon, die Sendung? Wir haben nächstes Jahr 20-jähriges Bestehen. Wow. Ja. Das hätte niemand gedacht, ich auch nicht, dass wir das hier so lange machen. Ja. Ich wollte dir einfach mal vorschlagen, wenn es dir mal nicht gut geht, wenn du mal keinen Bock hast zu arbeiten, dass ich dann mal deine Sendung mache. Ach, guck mal, du bist immer eine Nette. Das ist ja mal ein Vorschlag. Du würdest gerne mal für mich einspringen. Natürlich, weil, ne? So in der Form macht es ja irgendwie gar kein anderer, da bist nur du da. Du bist eigentlich auch echt unersetzlich, ist einfach super, wie du das machst. Und ja, ich bin gelernte Krankenschwester, ich habe ein bisschen Erfahrung. Ich würde gerne fragen, aus welchem Bereich du so kommst, ob du aus Medien kommst oder nein, du kommst aus dem... Medien überhaupt nicht. Nein, ich bin gelernte Krankenschwester, habe auch 7 Jahre lang eigenen Pflegedienst in Duisburg gehabt. Dann kennst du die traurigen Seiten des Lebens nun auch sehr gut. Richtig, ja, genau. Ja, da habe ich viel Erkenntnisse bekommen. Ja. Schöne vor allem auch, aber natürlich auch mit Schmerz, Trauer, Situationen. Ne? Wie kam damals die Motivation, in diesen schwierigen und natürlich sehr respektablen Beruf zu gehen? Ich wollte eigentlich Stewardess werden. Ja, na, das war ein großer Unterschied. Ja, und die hatten gesagt, damals bei der Lufthansa, ja, mach doch einfach mal eine Ausbildung. Die bräuchten wir am besten Krankenschwester. Und so hatte ich mich dann damals beworben und ja, fand das toll, einfach da zu arbeiten. Und das ist auch dein Ding, da hast du jetzt richtig Spaß dran. Ja, nach dem Pflegedienst habe ich jetzt erstmal Pause gemacht. Mhm. 7 Jahre, das war schon ganz schön anstrengend. Und ich habe jetzt im Moment seit 3,5 Jahren eine Trinkhalle. Eine Trinkhalle? Ja. Ach so. Ja, das sind aber Veränderungen dann im Berufsleben. Ja, auf jeden Fall. Und du würdest gerne auch mal im Radio oder Fernsehen moderieren? Ja. Also ich habe jetzt einfach nur an dich gedacht. War ganz spontan. Letzten Freitag kam mir die Idee. Und ja, ich glaube, die Redaktion fand das auch ganz toll. Da muss man das mal vorzuschlagen. Da müssten wir natürlich dann ein paar Tests mit dir machen. Ja. Aber ich kann ja jetzt auch einen kleinen Test mit dir machen. Ja. Zum Beispiel bitte ich dich jetzt mal, stell dir vor, du würdest jetzt die Sendung beginnen. Begrüße doch mal das Publikum. Ich zähle mal runter. Ich fange bei 4 an und bei 0 geht die Kamera an und das Mikrofon an und dann musst du was sagen, okay? Okay. Machen wir das mal. Also 4, 3, 2, 1, 0. Ja, guten Abend hier auf WDR und 1 Live. Die Sendung Domian. Also ich müsste ein bisschen üben. Wir machen noch einen Versuch. Er ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber wir machen es mal. Ich weiß gar nicht, wie du das immer machst. Wir hatten ja vor einer Weile das Thema Doppelleben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Könntest du so aus dem Lameng, also so improvisiert, mal eine Ansage machen zu diesem Thema? Doppelleben? Oder nächste Woche haben wir das Thema Tiere. Vielleicht ist es ein bisschen leichter. Ja. Pass auf, wir machen das nochmal. Ich zähle wieder runter und ab 0 sagst du das Thema Tiere an und erklärst den Leuten so ein bisschen, zu was sie genau bezüglich dieses Themas anrufen sollen. Ist es klar so? Okay, also. Also animieren meinst du, ja? Genau, ja, man muss das Thema ja vorstellen, man muss das erklären und sagen, wer anrufen soll in erster Linie. Ich habe es ja gerade auch schon gemacht. So, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, hallo ihr Lieben. Und zwar möchte ich euch darum bitten, da wir nächste Woche das Thema Tiere haben, ich möchte mit den Leuten sprechen, die ein Haustier haben, die Leute kennen, die ein Haustier haben oder allgemein irgendwelche Beschwerden haben über Nachbarn, denen die Haustiere stören oder die zu viele haben. Vielleicht haben die 30 Katzen. Ja. Ich möchte euch bitten, anzurufen zum Thema Tiere. Na siehste, das geht ja schon ganz gut. Das ging mir besser als die Begrüßung. Okay, ist, ja klar. Ist ja auch ein bisschen. Man braucht ja ein Konzept, ne? Natürlich, natürlich. Ist ja auch ein bisschen gemein, dass ihr es hier so ganz spontan. Nein, ist ja nicht schlimm. Hast du denn mal irgendwie, wenn du so Spaß an solchen Sachen hast, mal schon mal überlegt, vielleicht irgendwie so zu trainieren bei Bürgerradios oder im kleineren oder Krankenhaussender machen? Gibt es ja auch, wo viele anfangen. Stimmt, man könnte das Konzept einfach, ich sag mal so. Internet ist ja auch eine ganz große moderne Geschichte. Absolut, ja? Absolut. Dass man dein Konzept vielleicht ein bisschen erweitert. Weil ich glaube, es gibt auch ein bisschen Mangel an Seelsorgern. Na, es gibt zwar die Hotline, die ich auch schon einigen in Polen hatte, aber ich glaube, es ist trotzdem ein bisschen schwierig. Da muss vielleicht ein bisschen mehr Aufklärung noch passieren. Ja. Ne? Also, ja. Meine liebe Dani, du hast schon mal einen guten Eindruck hinterlassen. Wir müssen allerdings weiter im Gespräch bleiben und dann gucken wir mal, was vielleicht also, du meldest dich, wenn du dir das überlegt hast. Wir können ja gerne mal Wenn Not am Mann ist, ist Dani hier. Das ist jetzt richtig. Schon mal... Dani, ich muss Schluss machen. Die Sendung ist vorbei. Alles Gute und schöne Grüße. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik heute Tim Dohnke. Morgen sind wir nicht da, sondern erst wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch ein gutes und schönes Wochenende und freue mich auf Montagnacht. Bis dahin. Ciao, ciao.